Es ist noch dunkel, als Carsten Zara aufwacht. Ein Gedanke dreht sich in seinem Kopf. Woher wusste der anonyme Anrufer, dass Leos Jacke angebrannt und voll Benzin war? Hatte er zugesehen, wie Leo das Moped reparierte und wie es zu dem kleinen Unfall kam? Ja, natürlich. Eine wichtige Spur. Oder? Quatsch. Genauso gut kann ein Nachbar gesehen haben, wie Leo mit der angebrannten Jacke nach Hause kam. Warum erzählt der Junge der Polizei nichts von der Garage? Hat er das Moped gestohlen? Quatsch! Was ist schon eine alte Zündapp im Vergleich zu drei schweren Brandstiftungen? Gar nichts. Genau, die Brandstiftungen. Welches Motiv hatte der Täter eigentlich? Warum hat er zuerst zwei Wohnhäuser angezündet und dann eine unbewohnte Villa auf einem Fabrikgelände? Fragen, Fragen, Fragen. Carsten Zara kann nicht wieder einschlafen. Also steht er auf und macht Frühstück. Draußen wird es langsam hell. Ich muss mit Chris und Ulla sprechen, denkt er. Ihm fällt ein, dass er so gut wie gar nichts über die beiden weiß, nicht einmal ihre Nachnamen. Gehen sie zusammen mit Leo in die Schule? Wo findet er sie? Was wollten sie gestern in der Garage? Viele Fragen und keine Antworten. Er beschließt, noch einmal zu den Garagen zu gehen. Aber vorher will er sich die Tatorte der drei Brandstiftungen ansehen. Er trinkt seinen Kaffee aus, steckt frische Akkus in seinen Fotoapparat und macht sich auf den Weg. »Guten Morgen, Herr Zara«, sagt der Zeitungsbote, dem er auf der Treppe begegnet. »Möchten Sie Ihren Abendkurier gleich mitnehmen oder soll ich ihn vor die Tür legen?« »Guten Morgen«, antwortet der Detektiv. »Och, geben Sie einfach her. Vielen Dank.« »Alte Frau von Jugendlichen halb totgeschlagen«, meldet die Schlagzeile. »Unglaublich«, ruft Carsten Zara. »Tja, wirklich, es wird immer schlimmer«, sagt der Zeitungsbote. »Na trotzdem, einen schönen Tag noch.« »Danke, Ihnen auch.«